So, das ist die letzte Chance, dieses Jahr nochmal richtig reinzuhauen. Stefan, lohnt sich's denn, auch reinzuhören? Definitiv. Wir lernen nochmal das Alphabet. Darfst du nicht so viel zu sagen. Ach so, darf ich nicht so aber viel zu sagen. Aber wir lenken ab, wir haben eine Bundesregierung. Ja, endlich. Und wir haben Weihnachten. Und viele Tote. Ja, und selbst Silvester wird dieses Jahr wieder stattfinden. Wie und in welcher Form, erfahrt ihr gleich. Also, viel Spaß mit Folge 74. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt, nicht nur für Berliner. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der heute den Zettel mit den guten Vorsätzen für 2021 beim Aufräumen gefunden hat. Hier ist René. Hi. Hallo Stefan und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsreden. Heute am 45. November 2021. Ach, ist dein Rasierer immer noch kaputt? Ja, nee. Dein Rasierapparat. Im Dezember schalte ich doch erst um. Das heißt, ach so, Rasierer ist ja eine Berufsbezeichnung. Das heißt, der Schnäuzer bleibt, bis er mir zum Kinn reicht. Ja, aber wir wollen ihn nicht vergessen anzukündigen, denn heute mit dabei der Mann, der Impfstempel sammelt. Hallo, Marc. Hallo. Ach so. Was soll ich sonst sagen? Hallo, Marc. Hallo, da bleibt mir doch schon wieder die Spucke weg. Im Halse stecken quasi. Ja, schön wieder hier zu sein. Marc ist quasi unser Booster für den Podcast. Ah ja, so ist es. Der dritte Virentod im Bunde. Ich stelle gerade wieder fest, dass es wahnsinnig anstrengend ist, erstmal irgendwie Stefan zuzuhören. Da kommt René noch dazu. Ich darf immer noch nichts sagen, muss immer so tun, als ob ich überhaupt nicht dabei bin. Und dann irgendwann kommen denn die erlösenden Worte. Marc ist auch noch mit dabei. Da freue ich mich jedes Mal drauf. Aber wie gesagt, das ist auch immer ein bisschen anstrengend. Ich weiß immer nicht, wann ich endlich loslegen kann. Kann ich jetzt endlich loslegen? Mi. Ja, Marc, du kannst loslegen. Wie war deine Woche? Ja, ach du, was soll ich sagen, ne? Also es schneite, es regnete, es scheinte die Sonne. Oh ja. Ansonsten. Heute sind wieder 10 Grad. Ja, absoluter Knaller. Also, man ist ja versucht zu sagen, oh schön, es war zwar ein kurzer Winter, aber wir hatten einen. Jetzt können wir schon wieder Frühling. Ist ja noch nicht vorbei. Naja, wer weiß. Also Meteorologen würde ich natürlich nicht fragen, weil die haben von allem Ahnung, nur nicht vom Wetter. Kleiner Meteorologe jetzt am Rande. Nein, die können dir 10 Minuten vorher sagen, wie es Wetter wird. Ja. Genau. Man nennt sie ja auch die Meteorologen. Ui. Da ist Totenstille. Naja, aber wir haben kurz vor Weihnachten und es stimmt, heute ist der 15. Dezember und kleiner Wintereinbruch war, aber die Prognosen für Heiligabend sind ja gemischt. Ne? Es gibt den positiven Trend, dass es richtig kalt wird mit eventuell Schnee und es gibt das andere Modell, dass es richtig warm wird. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, so 9 Tage vor Heiligabend. Ich vermute, wir kriegen das Schlechteste aus beiden Welten, sprich es wird scheiße kalt. Aber dafür fällt nicht eine Schneeflocke. Es bleibt einfach staubtrocken da draußen. Und genauso zeigt es meine Wetter-App im Moment an. 1 Grad plus zu Heiligabend, aber mit Sonnenschein. Also so langfristig vorher, glaube ich, wird der Wetterbericht nicht zuverlässig sein, oder? Nein. Wir haben ja gelernt, Fehlerquotient irgendwie wird immer größer, irgendwie, wenn du weiter als 7 Tage in die Zukunft blicken willst, was das Wetter angeht. Dafür sind die Rechner immer noch nicht schnell genug. Also solange wir lassen uns überraschen, eine Standardfloskel im Zusammenhang mit der Wetterprognose ist, wissen wir, wie es läuft. Und damit genug über das Wetter geredet. Gibt es denn keine aktuellen Themen oder aktuell, wie der Profi sagt? Ich habe was. Da kommt ein René, René zum Vorschein. Weihnachtszeit ist ja auch Weihnachtsfeierzeit. Und jetzt fragen wir uns zwar garantiert, wie kriegt man denn eine Weihnachtsfeier auf die Beine gestellt zu Zeiten von Corona? Ich habe eine gehabt. Ja. Sie war feucht, sie war fröhlich. Ich hatte eine Weihnachtsfeier, ja. Ja. Ich hatte auch eine. Wir haben richtig cool, bei uns im Büro haben wir die gemacht, im kleinen Kreis, also so 10 Leute. Alle natürlich 2G. Und wir haben eine schöne Tafel aufgebaut, schön Tellerchen hingestellt, Besteck, schön Gläser, haben uns ein richtig schönes Abendessen quasi gemacht und dann gab's Döner. Das ist dann mal richtig Weihnachtsfest. Ich erinnere mich an die Fotos, die du Stefan und mir geschickt hast, ja, aber stimmt. Da fragt man sich doch auch, habt ihr zu Abend gegessen oder habt ihr eine Weihnachtsfeier wir gehabt? Wir haben noch mehr gemacht, genau. Also es war nicht nur Essen, wir haben nämlich ein sogenanntes Krimi-Dinner gemacht. Und zwar kriegt da jeder einen Zettel mit einer Rolle und die musst du dann einen Tag vorher quasi einstudieren. Du bist dann irgendeine Person, du hast ein Setting, bei uns war es so 80er Jahre und es ging um ein Filmset, an dem der Produzent ermordet wurde. Und dann hat jeder eben eine Rolle gehabt, einer war Schauspieler, einer war der Sprengmeister für die Special Effects. Ne? Und dann kleidest du dich entsprechend. Und dann läuft es so, dass du hast dann so einen Hilfszettel immer, auf dem dann zum Beispiel steht hier, du weißt folgende Gerüchte über andere Leute, erzähl die mal so im lockeren Gespräch und dann hast du halt, sitzt du zusammen, quatscht ein bisschen so ganz entspannt und locker, ne, versuchst deine Rolle auszufüllen und streust dann diese versteckten Hinweise ein, ne, so irgendwelche Gerüchte, die du halt weißt. Und so baut dann jeder einen Wissensschatz über die anderen auf und dann ist das moderiert, wird es geführt. Dann heißt es, okay, hier sind Sachen aufgetaucht, die siehst du dann auch zum ersten Mal und das treibt die Geschichte dann voran und dann damit verbunden hast du dann immer so Hilfsfragen, die du jemandem stellst, ja. Und dann wird der Mörder ermittelt. Ja, cool. Und hat es einer von euch moderiert oder liegt es an der Institution, die bei euch im Büro in der Nähe ist? Nee, also ich weiß nicht, welche. Ach so, nee, das hat nichts mit dem Krimi-Theater zu tun. Das hat tatsächlich, das ist ein Master of Mystery. Das ist ein englischsprachiges Spiel gewesen. Wir haben es in Deutsch gespielt, aber die ganzen Unterlagen waren im Englischen. Das hieß Murder Mystery. Und das kannst du, bestellst du online, kannst du sofort runterladen, ausdrucken, kostet um die 30 Euro, je nachdem, wie groß die Gruppen sind. Und dann hast du im Prinzip innerhalb von 5 Minuten die ganzen Unterlagen zusammen und verteilst sie unter den Leuten. Und dann, so hat man einen gemütlichen Abend. Manche konnten ihre Rolle auch nicht mehr verlassen. Ja. Nee, und ach so, was auch noch sehr cool war, am Ende wird dann auch bewertet, wer hat das beste Kostüm gehabt, wer hat die beste Performance gehabt und wer hat den Mörder natürlich ermittelt. Ja. Und wie hast du abgeschnitten? Ich war der Schönste, aber hatte nicht das beste Kostüm. Nein, ich war in den Wertungen. Ich habe nicht den Mörder gefunden. Und ich war auch nicht die beste Performance. Auch nicht das beste Kostüm. Man kennt mich halt nicht anders. Naja, der Schnauzer, ne? Ja. Genau. Also das war die Weihnachtsfeier. Ja, nette Idee. Also es klingt auch nach einer klassischen teambildenden Maßnahme. Ich bin erstmal begeistert, dass es in diesem Jahr offensichtlich wieder möglich ist, Weihnachtsfeiern durchzuführen. Ja. Und ob man es glaubt oder nicht, das machen eben die 2G, 3G-Regeln, die momentan bei uns hier in Berlin vorherrschen, überhaupt erst möglich. Man erinnere sich an das letzte Jahr, da gab es so einen Wildwuchs an Regeln unter den Bundesländern und es hat sich alles täglich oder zumindest wöchentlich irgendwie geändert. Und dadurch war es einfach nicht möglich, letztes Jahr vernünftig Weihnachtsfeiern irgendwie zu organisieren. Also sehr, sehr viele sind zumindest ausgefallen, hört man so in seinem eigenen Bekanntenkreis. Und ich durfte lesen, ja, in diesem Jahr wird damit gerechnet, dass wieder mehr Weihnachtsfeiern stattfinden werden aufgrund der besseren Aktenlage, also der Klarheit, der Gesetze und der Regelungen. Und René bestätigt das gerade, also herzlichen Glückwunsch. Stefan, wie war es denn bei dir? Du hast ja gesagt, du hattest auch eine. Ich habe eine virtuelle Weihnachtsfeier gehabt, also eine Firmenweihnachtsfeier gab es auch bei uns, aber bei der war ich nicht dabei. Und ich kann sozusagen deine Theorie, kann ich widerrufen aus einer persönlichen Statistik, also die meisten Weihnachtsfeiern sind ausgefallen in meinem Umkreis oder fanden online statt. Und eine Weihnachtsfeier jedes Jahr ist immer ein Highlight bei mir und zwar treffen wir uns seit dem Abitur 99 jedes Jahr einmal bei unserer Lehrerin von damals, von unserer Tutorin, begleiten die nach wie vor, treffen uns einmal im Jahr, wie gesagt, manchmal hört man auch im Jahr so ein bisschen voneinander und dieses Jahr war es das zweite Mal, dass wir es online gemacht haben und das war richtig cool, wir haben fast ja, fast 8 Stunden haben wir ja, quasi vor dem Bildschirm gesessen mit knapp 10 Leuten und das war, ja, das war super schön. Man hat das Gefühl gehabt, man hat sich erst letzte Woche getroffen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr auch wieder möglich ist, dass man sich dann in die Arme schließen kann und bei unserer Lehrerin zu Hause feiern kann, wie wir es eigentlich immer so traditionell gemacht haben. Dann danke ich für dieses quasi Negativbeispiel, aber das sehe ich noch nicht als Widerlegung der These, die nicht von mir kommt, sondern die im seriösen Journalismus irgendwie aufgestellt wurde. Ach so, ja. Das ist doch nur eine versteckte Werbung für diese ganzen Regeln, die in meinen Augen immer teilweise noch recht widersprüchlich sind, ne? Und ja, die teilweise halt wirklich krass sind. Also ich muss schon sagen, hättest du vor ein paar Jahren erzählt, dass du zum Einkaufen eine Impfung nachweisen musst, egal für welchen Virus, und einen Ausweis vorzeigen musst, das finde ich schon immer noch ziemlich, ziemlich krass. Habt ihr gehört, dass der Handelsverband, Vorsitzender Nils Busch-Petersen, war neulich in der Abendschau, da hatte gesagt, irgendwie sie überlegen, ob sie quasi so ein Bändchen, was man aus All-Inclusive-Hotels im Urlaub vielleicht irgendwie kennt, haben die Leute dann so ein Bändchen am Handgelenk. Das heißt, du gehst zum Beispiel in eine Einkaufspassage, in so eine Arkaden oder so, und im ersten Geschäft hast du eben genau das, was du beschrieben hast. Da muss man irgendwie seinen Impfnachweis und seinen Personalausweis vorzeigen. Und dann bekommt man quasi als Quittung so ein Bändchen und dann wissen die anderen Geschäfte, oh, der hat das Bändchen, den können wir so reinlassen, dann wird das für alle etwas weniger aufreibend. Ich finde es nicht gut. Ich finde, das ist ein ganz, also das ist wirklich Spaltung auf höchstem Niveau und ich finde das nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich finde es schon blöd, dass nicht alle Menschen öffentliche Verkehrsmittel fahren dürfen. Klar, jetzt heißt es, man braucht sie ja nur testen lassen, aber Versuch dich mal testen zu lassen. Das heißt, wenn du mit dem Bus fahren willst, brauchst du mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten, um diese Testgeschichte hinter dich zu bringen. Also, ja, ich finde es nicht gut. Also, klar sprechen viele Sachen dafür, aber ich finde es trotzdem komplett scheiße. Tja, wer das eine will, muss das andere mögen. Ich meine, wir wollen ja alle irgendwie gut durchkommen, wir wollen alle überleben, Muss man auf die Spitze zu treiben. Also es ist leider unumgänglich. Es ist natürlich nicht bequem, natürlich, aber ich halte das immer noch für Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ja, weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich musste mich auch regelmäßig testen lassen wegen der 2G+-Regelung oder 2G++. Gibt es ja auch noch. Plus. Und ja, und das ist eigentlich kein Problem. Also ich habe ein gutes Testzentrum hier in der Nähe gefunden und das funktioniert super und zuverlässig. Sonntags hat es auch auf, aber natürlich sonntags morgens steht man dann mal so 5 Minuten. Aber das ist alles erträglich und ja, ist unproblematisch. Was ich aber eher jetzt so sehr interessant finde, ich weiß nicht, wie es euch da geht, im freundesbekannten Verwandtenkreis. Jetzt kommt ja die Weihnachtszeit und das Weihnachtsfest. Und anders als im vergangenen Jahr, wo noch keiner geimpft war, gibt es ja dieses Jahr die Möglichkeit, dass Geimpfte auf Ungeimpfte treffen könnten. Und ich habe jetzt schon mehrere Beispiele aus der Firma, aus dem Freundesbekanntenkreis gehört, wo die Familien aktuell ziemlich gespalten sind aufgrund der Diskussion, wie verbringen wir das Weihnachtsfest? Wen laden wir ein? Was ist mit denen, die ungeimpft sind? Das finde ich total interessant und das sind keine Einzelfälle, glaube ich. Sollten wir das nicht so machen? Ist das bei euch auch so? Sollten wir das nicht so machen, die Leute, die nicht geimpft sind, kriegen das Bändchen? Die kriegen so ein Bändchen, was sie nicht selber abschneiden können. Die werden markiert quasi. Gut, aber das war ja nicht deine Frage. Das war ja nicht deine Frage. Ja, genau so ist es. Nein. Ich habe übrigens ein Feedback von einem treuen Hörer, der hat gesagt, macht, was ihr wollt, Jungs, aber bitte nicht mehr so viel Corona. Es sei an dieser Stelle uns verziehen, dass wir uns da trotzdem noch mal kurz reinknien, weil es geht uns natürlich im Speziellen jetzt um Weihnachten und wie wir das Weihnachtsfest eben verbringen wollen. Das ist unser aktueller Bezug und natürlich auch unser Berlin-Bezug. Sprich, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir Weihnachtsfeiern irgendwie organisieren können. Auch Weihnachtsmärkte sind ja so ein Thema. Viele Weihnachtsmärkte finden dieses Jahr irgendwie gar nicht statt, aufgrund der aktuellen Regelung. Aber ich habe mal eine Liste zusammengetragen und also da sind schon noch einige, die tatsächlich offen haben. Und wenn ihr wollt, könnte ich die einfach mal nennen. Ja, weil es ist ja noch Zeit. Der Podcast erscheint ja vor Weihnachten und da kann man die Zeit ja noch nutzen. Genau. Interessant fand ich zu beobachten, dass die Weihnachtsmärkte, also aus meiner Liste sind die herausgefallen, die tatsächlich jetzt nicht mehr stattfinden. Mhm. Also ich erzähle jetzt nicht die auf, die überhaupt gar nicht erst aufgemacht haben, sondern es gab eben den einen oder anderen, der nur am zweiten und dritten Adventswochenende irgendwie offen hatte. Den müssen wir hier nicht nennen. Aber die meisten, die meisten machen bis nach Weihnachten, bis ins neue Jahr reichen aber nur zwei. Das ist zum Beispiel der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Der hat bis zum 2. Januar offen, ebenso wie der am Roten Rathaus. Dann kommen wir zum Gendarmenmarkt. Der hat bis Silvester. Ja, Prost, René. Prost. Eine Sau satt. Am Rathaus Zehlendorf findet ein Weihnachtsmarkt statt. Nochmal der Aufruf an diejenigen da draußen, die sich fragen, ob man tatsächlich einen Weihnachtsmarkt besuchen kann. Ja, es gibt tatsächlich mehr, als man glaubt. Die Liste ist jetzt nicht zu lang, deswegen können wir hier die mal nennen. Und möchte euch damit irgendwie dann natürlich auch animieren, dann den einen oder anderen auch tatsächlich mal aufzusuchen. Rathaus Zehlendorf bis 30.12. an der Wilmersdorfer Straße in der Einkaufspassage in dieser Fußgängerzone bis zum 28.12. Am Alex gibt es einen Weihnachtsmarkt bis zum 26. Dezember. Dann habe ich hier einen am Rathaus auf dem Alice-Salomon-Platz bis 23.12. Hellersdorf, vielen Dank. Das ist leider nicht so mein Einzugsgebiet, das ist eher eure Expertise. Als nächstes habe ich die Christmas Avenue, das ist ein LGBTIQ-Weihnachtsmarkt. Der findet bis zum 23.12. statt. Dann auf der Zitadelle Spandau ebenfalls. Auf dem RAW-Gelände bis zum 22. Und dann habe ich noch den Winterzauber Berlin. Da habe ich nichts hingeschrieben. Das heißt vermutlich, dass er nur am Wochenende oder an ausgewählten Wochenenden irgendwie stattfindet. Heißer Holzmarkt, da steht hier, der hat an den Wochenenden auf. Dann gibt es noch die Weihnachten in Westend im Strandbad Orankesee. Das war, glaube ich, am 3. und 4. Adventswochenende. Und zum Schluss noch die beiden letzten Kulturbrauerei bis 22. und im Sony Center bis zum 3. Januar. Viel Spaß da draußen. Ich habe noch einen, und zwar den Christmas Garden im Botanischen Garten. Da will ich am Freitag hingehen. Ist jetzt vielleicht mehr Weihnachtsstimmungs-Dingens, aber es ist von den Fotos her schon mal sehr, sehr geil. Eintritt kostet erwachsene Person 20 Euro, Kind 15,50 Euro. Familien kommen für, ich glaube, irgendwas günstiger rein. Ich war auch schon mal dort und kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich, wirklich schön, schön gemacht dort. Aber einen Weihnachtsmarkt hast du vergessen. Nämlich den, der zuerst in Berlin aufgemacht hat. Und zwar der bei IKEA Lichtenberg, der Rummel. Da ist richtig was los. Das Rambude. Ja, ist nicht dein Einzugsgebiet, musst du jetzt sagen. Genau. Entschuldigung, das ist nicht mein Tisch. Breitscheidplatz hatten wir. Breitscheidplatz? Den hatte ich als ersten genannt. Ja, da ist übrigens eine Doku heute auf RTL. Heute Nacht, glaube ich. Kann bestimmt der Mediathek nachgucken. Eine Doku zu dem Attentat oder dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Ja, was ja jetzt sich auch wieder jährt. Am 19. Dezember, ja. Wir sollten der Vollständigkeit halber noch sagen, dass auf wohl allen dieser Weihnachtsmärkte eine 2G-Pflicht besteht. Ja, wollte ich gerade sagen. Und zwar gibt es diesbezüglich eine Regelung in Berlin, die seit dem 8. Dezember gilt, dass auf Weihnachtsmärkten generell 2G-Pflicht herrscht. Genau. Und was auch interessant ist, liebe Brandenburger, kommt doch alle nach Berlin auf die Weihnachtsmärkte, weil ihr habt ja keine. Ja, zum Beispiel. Ist es so? Aber bitte nicht alle auf einmal. Macht uns die nicht zu voll, weil ansonsten können wir den Abstand nicht wahren. Genau. Und dann machen sie uns die auch noch zu. Also, denkt nach. Weil wir das Corona-Thema jetzt abschließen wollen, möchte ich zumindest nur eine ganz wichtige Info abgeben. Achtung, mitschreiben. Wir sind auch der Podcast für Ungeimpfte. Ja, also. Aber ihr müsst euch testen lassen, bevor uns. Nein. Ach nee, oh, habe ich Fehlinformationen. Na, ist wie in der Politik, weißt du? Der eine sagte so, der andere so. Ich wollte damit auf, was gilt denn nun, Olaf Scholz anspielen. Hat er nicht gesagt, er ist auch der Bundeskanzler der Ungeimpften? Ja. Aha, nee, das habe ich noch nicht gehört. Wir haben jetzt über Weihnachten gesprochen. Ja. Und im Rahmen dessen natürlich auch ein bisschen über Corona und die 2G-Regeln etc. Aber wir wollten eigentlich ursprünglich auch noch über Silvester reden. Was ist eigentlich mit Böllern dieses Jahr? Was ist mit Feiern? Was gibt es da für Einschränkungen? Haben wir Tipps? Fällt aus. Ich nehme ja, an, damit soll das Thema beendet sein. Kannst du feiern? Nein, genau. Ich feiere aus. Punkt, nächstes Thema. Ja, scheiß auf Böllern. Genau. Also, René feiert gerade. René hat wahrscheinlich hinten auch ein was ist ein Tiger-Leoparden-Teppich, wo immer einer rüber stolpert. Möglicherweise, genau. Ja, wir können natürlich hauptsächlich nur für Berlin reden, ne? Weil wir die Regeln in Berlin genauestens kennen. Und da ist es so, es gibt kein Feuerwerksverkauf. Das gilt auch bundesweit, ne? Das wurde ja gesagt. Mhm. Und in Berlin stehen schon zwei Verbotszonen fest, wo sowieso nicht geböllert werden darf. Das ist wie immer der Alexanderplatz und der Steinmetzkiez. Okay, in Schöneberg. Also da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Es darf geböllert werden, ja. Außer an den von dir genannten Böllerverbotszonen. Es kommen bestimmt noch neue, Alexanderplatz. Weitere dazu. Ja. Aber, das will ich nicht sagen, es gibt keinen Verkauf von neuem Böllerfeuerwerk, aber man kann natürlich das Bestehende vom alten Jahr, das kann man natürlich noch weiterhin abbrennen. Ja, oder was man den Sommer über aus Polen nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ganz genau. Also das kann man schon hören, ne? Aber lasst euch nicht irritieren, in den ganzen Prospekten von den Supermärkten, die ihr immer im Briefkasten habt, da ist natürlich das Feuerwerk drin, aber wird nicht verkauft, wie Marc schon gesagt hat. Ne? Und ganz interessant natürlich, was ist die größte Silvesterparty immer in Berlin oder wo findet die statt? Am Brandenburger Tor. Genau, und da ist der aktuelle Stand, dass man ohne großes Publikum kalkuliert oder rechnet. Es wird allerdings wieder eine Live-Show für das ZDF geben. Und da gibt sich sozusagen die Crème de la Crème der Rock- und Popmusik die Klinke in die Hand. Crème de la Applaus Crème. Dafür. Ich hätte jetzt gefragt, ich wollte gerade fragen, ist es Bonnie Tyler oder Helene Fischer? Ja, pass auf, es ist Michael Patrick Kelly, Bonnie Tyler, so ein Zufall, Marianne Rosenberg und Palümpalüm, Dieter Hallervorden. Und das ist also die Creme de... Machen wir bitte weiter. Mal gucken, was auf RTL kommt, ja. Früher war das einfacher. Sat.1 angemacht, die große Glücksrad-Gala. Und war das ein schöner Abend. Damals, das war noch Krieg, Zeiten. Genau. Früher war das besser. Ich sag's dir. Ich sag's euch. Na, wie verbringt ihr denn Silvester? Habt ihr schon Pläne oder wird das kurzfristig entschieden? Also bis jetzt ist der Plan tatsächlich irgendwie alleine zu Hause zu bleiben, natürlich mit meinen besseren Hälften, sprich Katze und Frau, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich mich noch irgendwo einladen kann. Gerne mal Bezug nehmen da draußen, ich fahre auch gerne mal durch die halbe Stadt, um ein bisschen abzufeiern. Also ich werde trotz Böllerverbots mich wegknallen. Ein Boot in die Luft jagen. Nee, also bei mir ist es auch sehr entspannt. Ich habe jetzt auch nichts Großes vor im Kreise der Familie, ganz entspannt. Wie jedes Jahr ohne Böller natürlich, weil ich sitze dann lieber mit den 50-Euro-Scheinen am Wohnzimmertisch, gucke mir die ZDF-Knallershow an und verbrenne 50-Euro-Scheine. Mit Andrea Kiewel. Und gucke dann in die Asche, was die Zukunft bringt. Ja. Ich dachte, du badest erstmal in deinem Geld, nachdem du es genüsslich gezählt hast, die ganze Stunden. In 5-Mark-Stücken bade ich eigentlich regelmäßig. Ja, das ist ja abends schon rum dann, wenn er fertig ist mit Zählen. Das ist ja das Problem. 5-Mark-Stücke. Also mir geht's ähnlich. Also Standardplan ist möglicherweise zu Hause mit ein paar Nachbarn. Aber es kann auch sein, dass ich kurzfristig dann vielleicht doch noch irgendwo hinfahre. Aber das war die letzte Herzlich auch willkommen, Stefan. In Neukölln? In Neukölln. Und jetzt kommt's. Das nicht einfach nur irgendwo in Neukölln, sondern bei, halte ich fest, uns. Mensch, das ist ja der Knaller. Ha, Knaller, Silvester, verstehst du? Sehr gut. Danke für die Einladung. Ich komme eventuell drauf zurück. Na? Aber jetzt müssen wir noch Tina überzeugen, aber das kriegen wir schon hin. Ja, und bin natürlich auch enttäuscht, dass ich von René jetzt keine Einladung bekommen habe. Aber ich wollte mich jetzt ja, nicht aufbringen. Das sind wir doch alle, oder? Außerdem, du kannst gerne vorbeikommen. Ab dem 30. Dezember wird hier in Berlin, in Südberlin, natürlich Fenster und Türen vernagelt. Und da kannst du gerne helfen. Okay. Und dann kann ich mich verziehen. Ja, schon klar. Naja, mal gucken. Es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Aber ich glaube, das geht so schnell diesmal. Und ich habe ja auch keinen Urlaub, sondern ich arbeite durch. Also von daher. Ja, zwischen den Jahren. Sind es normale Wochenenden, ja, für mich. Krass, Stefan. Ja. So ist das. Aber wir haben im Prinzip das Jahr schon wieder geschafft. Dit war 2021. Ist doch unglaublich, oder? Stefan, ich habe gesehen, du wolltest jetzt gleich zum Jahresrückblick quasi kommen. Aber vorher dachte ich mir, sagen wir noch mal, wie wir eigentlich auf diesen Folgentitel gekommen sind. Das ist die 74. Ja. Episode der zweiten Staffel und die Folge heißt Zeit für Porno. Ach wirklich? Und wir stehen zu dem. Muss ich das rauspiepen? Nein. Nee, Porno ist ja nichts Verbotenes, kann man ja sagen. Eben. Und ja, so, ich dachte, du meinst Zeit. Nee, das ist durchaus ein Gegenbegriff. Du musst das anders betonen, dann können die Bots, von Google das nicht erkennen. Du musst also sagen, Porno. Oder? Ja, ach so, ne? Ist ja nicht. Naja, sagen wir es mal so. Wir haben mit einem zwinkernden Auge haben wir zwei Nachrichten entdeckt. Und das eine war, dass eine, ja, also ich kannte die nicht, muss ich ehrlich sagen, diese Porno-Plattform. Welche von den vielen? René, zähl mal genau. auf. Ich habe die dann gegoogelt natürlich. Ne? Stefans linktipp.de heißt die Porno-Plattform. Genau. Und die haben eine witzige Aktion gemacht, und zwar haben die Weihnachtspullis mit dem Logo ihrer Plattform zum Verkauf angeboten. Ach so. Und die kann man ja als super Geschenk nehmen. Leider sind die nicht rechtzeitig angekommen, so dass ihr heute keine Weihnachtsgeschenke von mir kriegt. Das tut mir leid. Und das zweite Witzige war, das hatte René rumgeschickt, und zwar von derselben Plattform gab es ein Video, vielleicht können wir das auch verlinken in den Shownotes, ja, so ein Weihnachtsvideo. Es ist wie safe eine for work. Glückliche Familie. Genau, also René, fass doch mal kurz das Video zusammen, du erinnerst dich doch. Also nee, dann spoilert man ja schon. Guckt euch das Video an, okay. Der Tipp. Also ja. Entweder ihr holt euch aus den Shownotes den Link oder ihr schaut bei YouTube mal nach Pornhub Commercial. Jetzt hast du ja. Vergesst immer das Wichtigste. Ihr müsst sagen, dass das wirklich etwas Jugendfreies ist. Es geht um ein Promo-Video der Firma Pornhub, und es heißt nicht, dass es ein weihnachtsrelevanter Porno ist. Nein. So es ist sagen. Ihr habt gerade gesagt, die haben da ein Video. Jetzt hast du die ganzen Erwartungen zunichte gemacht von den Leuten. Ich habe eure Erwartungen zunichte gemacht. Aber das ist mein verdammter Job. Kaputt gemacht. Genau. Jetzt kriegen wir keine Milliarden. Nee, schaut okay. euch an, schaut ja, euch also an. Mark hat, vollkommen recht, das ist einfach eine Internetplattform, die halt witzige Geschenke und witzige Videos gemacht hat. Ne? So kann man sagen. Aber da wir ja gerade beim Jahreswechsel schon waren, ich habe ja kurz vor der Sendung Mark und René berichtet, dass ich ein bisschen das Programm crashen würde. Und das würde ich an dieser Stelle jetzt tun, denn ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Ach du. Passend dazu haben wir zwei Protagonisten, nämlich den Marc und den René. Und erstmal würde ich euch beide fragen, wer anfangen möchte. Und dann erkläre ich das Spiel. Okay, ich René, das ist gut. Ich merke schon, Marc hat gute Laune, der hat voll Bock drauf. Marc, das ist jetzt unsere Weihnachtsfeier. Einen Schluck aus der Pulle. Es ist ein ganz simples Spiel. Genau, trink noch mal einen Schluck. Es ist ein ganz simples Spiel, denn das Spiel heißt einfach nur das Jahr 2021 in 26 Buchstaben. Und es geht einfach nur darum, ganz spontan eure Gedanken zu diesem Jahr, ja, was euch spontan einfällt zu den Buchstaben. Und da wir gesagt haben, René fängt an, würde ich immer abwechselnd sagen, ja, jeder macht sich mal Gedanken ganz kurz und sagt, was ihm dazu einfällt. Eieiei, ich wenn man jetzt einfach losgeht. Jetzt. Ja, genau, das kann gefährlich sein. Kinder, ab ins Bett. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, geht's los mit den Buchstaben A. Und René fängt an. A? Was soll ich jetzt sagen? Irgendwas mit A? Was 2021? Was fällt dir mit A? Das hätte, warte mal. Du kannst auch weiter sagen. Er muss weiter sagen, muss ja schon über den nächsten Buchstaben Gedanken machen. Warte. Nee, ich mach A. Hast du was bei A? Nee. Sonst mache ich A. Mach du mal A. Also bei A fällt mir ein zum Thema 2021 Alfred Biolek. Ja, leider gestorben. Der ist nämlich leider verstorben. Ja, man erinnert sich an ihn, ja, der Bios Bahnhof und verschiedene andere Formate irgendwie moderiert. Am Ende seiner Karriere hatte er viele Kochsendungen und er ist dieses Jahr verstorben. Das war mein Leider nicht der einzige. Aber wir haben ja noch ein paar Buchstaben. Genau. Leider. Dann machen wir mit B weiter. Jetzt dann ich René. Bier. Es ist ein weiteres Jahr, in dem ich kein einziges Bier getrunken habe. Also ich habe eigentlich noch nie Bier getrunken, glaube ich. Außer das aus deinem Adventskalender, weil so ein Bierkasten hat auch 24 Brüder. Nein, mein Adventskalender hat ein G wie Gin. Ah ja, okay. Der feine Herr, ich trinke kein Bier mehr, dafür schütte ich mich jetzt mit Gin zu. Das ist völlig. Bier. So, Marc. Wollen wir das C überspringen? Nö. Da gibt es ja so tolle Sachen wie China, Chemie. Oder dieses Virus. Ja, okay. Also, da staune ich, dass ihr da jetzt nicht direkt dran gedacht habt. Dann machen wir weiter mit D, Entschuldigung. Mag du das D machen? Mit D, das ist dann meins wieder. Dann denke ich an Dusty Hill. Er war Musiker bei ZZ Top, einer von den beiden Langbärtigen. Mhm. Und der ist dieses Jahr auch verstorben. Da muss man einfach mal dran erinnern. Marc denkt, wir spielen hier das Spiel, nenne durchs Alphabet alle Toten. Die Toten des Jahres. Dann nehmen wir mal das E wie Emil. Bitte. Darf das was Persönliches sein? Kannst du auch. Dann sage ich elektronische Musik. Ich habe dieses Jahr beinahe bis gestern eine elektronische Musikpause gemacht, aber es wird noch ein Album erscheinen. Aha. Von dir. Das stellst du natürlich auch hier vor und promotest du hier. Genau. Und vielleicht, wenn wir beim Thema Musik sind, auch Marc hatte ein musikalisches Jahr, indirekt. Und ich werde Hebel in Bewegung setzen, dass wir, ich weiß, dass das Material in Arbeit ist, dass wir davon hier was zum Besten geben können. Schön. Würde ich mich freuen. Sehr gut. Auch zum Thema elektronische Musik. Mhm. Da sind wir gespannt. Wir machen zügig weiter mit F. Marc. F wie feiern. Feiern war auch dieses Jahr qua nicht möglich. Sämtliche Veranstaltungen, die mir wichtig gewesen wären, sind sämtlich ausgefallen. Und ich habe die eine oder andere Geburtstagsfeier irgendwie mal genießen dürfen. Aber man konnte es doch schon quasi an einem Finger abzählen. Das war nicht so doll. Das bleibt mir zumindest in Erinnerung. Und damit René mit G. G, der Buchstabe des Jahres 2021. Angefangen hat alles mit 3G, dann kam 2G. Ja. Wir warten auf 1G. 5G. Wir haben 5G. Ich habe auf meinem Handy mittlerweile 4G. Also jetzt endlich, schön. Ich habe schon 5G. Ich glaube, 3G auf dem Handy wurde abgeschaltet. Ja. Geht. Das ist nämlich das Witzige, wenn du über LTE im Internet bist und dann aber ein Telefonat annimmst, passiert nämlich Folgendes, das Telefon springt eigentlich ins 3G-Netz, aber da es das nicht mehr gibt, ist das Internet weg in der Zeit. Ach so. Interessant, oder? Wenn man telefoniert, hat man kein Internet? Bei LTE ist es so, wenn du telefonierst, springt er ins 3G-Netz zurück. Mhm. Aber egal, wir machen weiter mit H. Wie die Hauptdarstellerin aus 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, was sie jedes Jahr um diese Zeit kommt, die ist auch dieses Jahr verstorben. Echt? Sie ist im zarten Alter, also den Namen hatte ich natürlich irgendwie auch recherchiert, aber ich kann den leider nicht aussprechen, sage ich jetzt nichts Falsches, diesen tschechischen Namen, den kann ich leider nicht aussprechen. Ich weiß nur, dass sie mit dieser Rolle natürlich weltberühmt geworden ist und dass sie mit zarten 19 Jahren damals das abgedreht hat. Und Harvey, Hauptdarstellerin, ist leider verstorben. Tut mir leid, aber wir können uns den Film ja jederzeit angucken. Ist wie Titanic, guckt man sich 100 Mal an wahrscheinlich. Wir dürfen ihren Namen nicht. Und wenn du traurig bist, dass alle gestorben sind, dann spulst du einfach zurück und zack, da sind sie wieder. Genau. I wie Ida. I. Auch ganz aktuell und auch tot, der Italiener, der dem Schabowski die Frage stellte, auf die Herr Schabowski antwortete mit Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässen und Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Dies gilt sofort und unverzüglich. Ja, ein genau. Italienischer hatten wir auch Journalist, sehr viel drüber berichtet. Ein italienischer Journalist, der im Prinzip auf diese Antwort geführt hat, damit eine ganze Nation befreit hat und der jetzt mit 92 Jahren verstorben ist. Das Datum dieser Aussage, vielleicht nochmal, weil es eigentlich nicht vergessen werden sollte, war der 9. November 1989. Richtig? Genau. Wahnsinn, und, was ihr alles wisst. Ja, und ich glaube, David Hasselhoff, der klagt doch gegen den, oder? Ist das David so? Hasselhoff ist doch der Meinung, dass er die Mauer zum Einsturz brachte. So ist es. Machen wir weiter mit K. K. K. Du überspringst das J. Und damit kommen sie nicht zur Sprache. Jean-Paul Belmondo. Nee, hat mir nicht gerade den Journalisten? Idiot. Nein, alles gut. So, dann bitte dann los, J. Jean-Paul Belmondo, französischer Schauspieler und Frauenschwarm der, weiß ich nicht, 80er Jahre. Dann war natürlich Jürgen Engert, der langjährige, Chefkorrespondent, zumindest Moderator des Formats Kontraste Fernsehen. Die Älteren erinnern sich an dieses Format Fernsehen, Jürgen Engert. Und zum Schluss natürlich noch Jan Hahn, der war auch TV-Moderator bei RTL und Sat.1 im Frühstücksfernsehen, der mit jungen Jahren von uns gegangen ist. Diese drei habe ich unter J. Das ist interessant, liebe Zuhörer, weil wir hatten eigentlich noch vorgesehen, extra über die Toten zu sprechen, aber das brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Ja. Die tauchen ja schon alle im Alphabet auf. Da kommt der zweite Teil von Marx in der Liste. Genau, dann wiederholt er das nochmal. Okay, nach J kommt K, jetzt aber. K wie Krimi hat mich dieses Jahr, habe ich angefangen intensiv zu lesen, angeregt durch einen Zufallsread sozusagen von Sebastian Fitzek, sehr guter Krimi- oder Thrillerbuchautor. Und das hat dazu geführt, dass ich Thriller. In diesem Jahr alle seine Thriller gelesen habe. Und als ich damit durch war, eben andere Bücher gelesen habe, ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, Bibliotheken, schaut sie euch an. Und richtig. Lest mehr. K. Wie und cool. Dabei hält René so die Faust nach vorne, so dieses Yeah, lest daran, mal jetzt hier. Bibliothek ist 2G. Ganz wichtig. Man kommt in die Bibliothek nur 2G. Es sei denn, ihr klettert durch den Schlitz, wo man die Bücher abgibt, außerhalb der Bibliothek durch. Da wird nämlich nicht kontrolliert. Kommt aber nicht auf dumme Gedanken. L wie Ludwig. L wie Ludwig. Tut mir leid, ich kenne keinen Ludwig. Kleiner Quizwitz. Stefan. Das ist natürlich äußerst langweilig, wenn ich jetzt einfach irgendwie nichts von mir erzähle, was ich mit dem Jahr verbinde, mit dem entsprechenden Buchstaben, sondern hier nur Tote aufzähle, wie zum Beispiel Larry King, US-Talkmaster, der 25 Jahre lang seine eigene Show hatte, so eine Late-Night-Show ab 1985. Aber was verbinde ich persönlich mit dem Buchstaben L? L wie Lachen, Leichtigkeit. Lieber in Urlaub fahren wollen, als zu arbeiten. Das geht uns allen so, ja. Tja, ich glaube, wir kommen mal gleich zu M. Ja, M wie Martha, bitte René. Martha? M wie Milva. Wie was, Milva? Milva, ist sie auch gestorben? Ja. Stefan, ich würde mein M an dich abgeben. Hast du was mit M? Mit M? Musik fällt mir da ein. Wir haben ja den Corona Diss-Song gehabt. Der ist ja von 2020. Du sagst immer Diss-Song ab, das heißt Diss-Track. Stefan, wir sagen Diss-Track. Mann. Ja, sorry, ich bin da nicht so hip. Du musst ein bisschen die Sprache auch respekten. Du kannst nicht irgendwelche Worte dir auch einfallen lassen und die hier... Ist ja voll wild. Ja. Das ist cringe. Cringe, auch, genau. Da machen wir mal weiter mit N. Nordpol. Ja, Nordpol. Gab es doch diese Wetterextreme, oder? Ach so? Hatten wir darüber nicht berichtet dieses Jahr? Dass da Wetterrekorde und da hatten wir doch auch mal ein Thema. Hatten wir? Ihr erinnert euch, oder habt ihr geschlafen? Nee, also an Nordpol kann ich mich nicht erinnern. War das Nordpol oder war es Antarktis oder ich weiß es gar nicht mehr. Antarktis ist Süden, Südpol. Was verbinden wir denn sonst mit N? Habt ihr eine Alternative für N? Nächstenliebe. N. Ganz wichtig. Da habe ich ein gutes Beispiel für Nächstenliebe. Und zwar haben wir, das haben wir auf der Weihnachtsfeier gemacht. Jeder hatte die Nächstenliebe, okay. immer zwei zusammen. Nein, jeder hat doch immer zwei zusammen. Und zwar hat jeder für einen zufällig gezogenen Kollegen anonym eine Weihnachtsgrußkarte geschrieben, indem er zum einen denjenigen so ein bisschen schätzt und würdigt und sich bei dem bedankt und dem dann noch liebe Grüße quasi mit auf den Weg gibt. Und das war richtig, richtig cool, weil du dadurch durch den Zufallszug eben mit Leuten konfrontiert warst, mit denen du vielleicht sonst gar nicht so zu tun hast, ne? Und das fand ich schon eine geile Herausforderung für einen Kollegen, mit dem ich zusammen die Pausen verbringe, aber den ich sonst so überhaupt, mit dem ich sonst keine Berührungspunkte habe. Wenig zu tun habe. Genau, für den was zu schreiben. Das fand ich schon sehr cool. Und das ist super gut angekommen, weil wir haben festgestellt, obwohl wir ein sehr enges Team sind und einen super coolen Team-Vibe haben, also so als Team sind wir so wirklich wie eine Familie, wie 10 Freunde. Aber dann merkst du auf einmal, was für Lücken trotzdem zwischen dem einen und anderen ist. Ne? War eine coole Sache. Also das kann man mal gedanklich mitnehmen und vielleicht mal in seinem Umfeld einfach mal versuchen zu praktizieren. Hab mich sehr gefreut über die Karte eines Kollegen. Also wir haben das dann nachher aufgelöst quasi. Ne? Also die Karte war zwar anonym, dass man erstmal überlegt hat, oh, nette Worte, ne? Von wem können die wohl sein? Kommt das vom Chef? Oder? Ja, hätte passieren können. Ja. Nee, also kenne ich auch als agile Variante irgendwie im Team, aber finde ich eine super Maßnahme, weil auch gerade nach Corona und man hat sich lange nicht gesehen, finde ich sowas eigentlich ganz nett, ehrlich gesagt. Ja. Dass man mal so ein bisschen wieder die Leute kennenlernt, ne? Ist ja auch ganz wichtig. Marc, möchtest du was zu O sagen? O, das ist bei mir so wie O, du Fröhliche. Ich freue mich tierisch, dass wir in diesem Jahr wieder Weihnachten mit der gesamten Familie an Ort und Stelle verbringen. Das heißt, wir treffen uns in einer etwas größeren Runde, sind alle geimpft und so weiter. Letztes Jahr haben wir das nämlich nicht gemacht, sondern wir haben die Familie aufgeteilt. Das heißt, man hat sich immer nur im ganz kleinen Kreis, immer nur zu dritt oder viert, an verschiedenen Tagen getroffen, aber es war nie so, dass die Familie irgendwie im Großen irgendwie einmal zusammengekommen ist. Meine Mutter, mittlerweile auch Mitte 70, war darüber natürlich nicht so begeistert, weil sie immer die ganze Familie ganz gerne um sich hat und begluckt und beglückt. Aber das war letztes Jahr einfach mit gutem Gewissen ja nicht zu vereinbaren. Und dieses Jahr können wir es tatsächlich wieder machen. Und damit zu P wie, lass doch dem Pfeffern mal was dazu sagen. Den Pfeffern? P, P, was fällt mir denn zu P ein? Ich lasse Prinz Philipp. Ich lasse dich, was? Prinz Philipp. Tot. Ach, Prinz Philipp ist ja auch tot, ja. Hätte ich doch gleich mal Stefan, gefragt. Du kannst überlegen, weil ich habe was mit P, worauf ich wirklich stolz bin, und zwar Post. Ich habe dieses Jahr, zwei Postkarten verschickt an Leute, die damit nicht gerechnet haben. Und auf der Postkarte war ein selbstgezeichnetes Bild. Die eine Person habe ich bestimmt schon 20 Jahre nicht gesehen. Und die andere wollte ich einfach mit dem Bild überraschen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön von mir, dass ich das gemacht habe. Und es hat mich gerade mal die Produktion der Postkarte gekostet. Und Achso, und du hast draufgeschrieben, Porto zahlt Empfänger. Nee, aber ich habe den Porto-Code. Nee, Quatsch, ich habe eine richtige Briefmarke drauf gemacht. In der Regel verschicken wir das mit diesem Porto-Code. Ne, Hashtag und dann irgend so eine Zahlenkombination, die man online kriegt. Aber ich habe die Postkarte mit einer Briefmarke beklebt. 60 Cent. Noch ist es so günstig. Die Preise steigen. Ja, das stimmt. So, und das ich muss sagen, überspringen wir mal wahrscheinlich. Moment doch mal, lass mich doch erstmal sagen, dass ich das eine ganz zauberhafte Idee finde. Wer kriegt denn heutzutage noch richtig Post? Und nicht jetzt, was weiß ich mal, wie hier denn deine Bankauszüge und hier hast du eine neue Rechnung, sondern war wirklich was Persönliches. Und René hat ja auch gesagt, irgendwie hat das Motiv sich selbst erarbeitet, etc. Also finde ich ganz, ganz zauberhaft. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Das ist ab sofort einer meiner guten Vorsätze fürs neue Jahr, sowas auch wieder häufiger zu machen, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie man seiner Umwelt etwas nicht nur Gutes, sondern auch Schönes tun kann. Ich möchte, genau, eine gute Tat. Ihr habt jetzt den Vorteil, ich halte euch mal das Bild in die Kamera, das war eine selbstgezeichnete Kohlmeise. Ja. Genau. Ja. Sehr cool. Und die ist per Post. Nee, ich wollte noch dazu sagen, also ich habe letztes Jahr zur Weihnachtszeit, da war ja der richtige Lockdown noch, und habe ich mir einfach gedacht, jetzt ist Weihnachten und irgendwie überrasche ich doch mal meine Leute und habe einfach einen Riesenstapel mit Weihnachtspostkarten bestellt und habe die dann verschickt. Das waren bestimmt fast 40 Postkarten, die ich verschickt habe. Und auch an Leute, die damit nicht gerechnet haben, so wie René gesagt hat. Und das ist sehr gut angekommen auf jeden Fall. Du hast dich damit unsterblich gemacht. Prima. Ja, das fand ich gut, weil man hat ja die Leute eh lange nicht gesehen. Und das ist auf jeden Fall ein Megatipp, definitiv. Ne? Ja. So, ein paar Buchstaben haben wir noch. Wollen wir die noch machen? Q ist Quatsch, deswegen können wir Q überspringen. Hast du was vor, musst du auf Klo? Quark. Was? Nee, aber ich gucke ja auf die Uhr. S. Ja, das tun wir doch alle. Pickepacke volles Programm. Sehnscheidenentzündung. Hat dieses Jahr einer von euch eine Sehnscheidenentzündung oder ähnliches gehabt? Nein. Ich habe einen eingeklemmten Nerv im Rücken gehabt. Ich merke, ich werde älter. Du hast Rücken? Ja, du bist ja auch eine älter. Woche lang. Bei S fällt mir direkt Sport ein. Also das Stefan, ist ja mein Sport. Thema. Und da war ich natürlich sehr aktiv und das hat mir auch die Corona-Zeit sehr, sehr, sehr versüßt, weil gerade in der Zeit, wo keine Zuschauer beim Sport erlaubt waren, durfte ich dabei sein und das war richtig toll. Und man muss sagen, hast du es in diesem Jahr gestartet? Deine Aktivitäten beim Volleyball? Ich glaube, letztes Jahr schon. Letztes Jahr. Aber du hast auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht und Respekt dafür. Ja. Also, ja, finde ich mega geil. Stefan ist quasi zum Volleyball-Übertragungsservice geworden, Broadcast. Mit Baggern kenne ich mich halt aus, ja. Ja. T, wo ist das? Zu R müssen wir noch was sagen, weil ich glaube, das R hatten wir jetzt übersprungen. Oh, stimmt, das haben wir übersprungen. Und das R. Und das ist völlig in Ordnung. Wir können zu R allerdings noch nachreichen, dass ich zu diesem Buchstaben niemanden auf meiner Todesliste habe. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das ist deine Todesliste? Doch, haben wir. Da möchte ich ja nicht draufstehen, Marc. RTL Samstagnacht. Ach, der RTL Mirko. Samstagnacht. Ja, das ist Mirko Nonchef. Gott hab ihn sehr. Vielen bekannt, möglich oder heutzutage wahrscheinlich mehr Leuten bekannt aus ganz LOL. Aktuell. Dieser Serie auf Amazon Prime von Bully Herbig produziert und ins Leben gerufen. LOL für Laughing Out Loud. Last One Laughing heißt es. Genau, Last so one heißt laughing. Es. Last One Laughing. Der ist leider mit 52 Jahren ganz überraschend irgendwie verstorben. Die genauen Umstände sind bis zum heutigen Tag noch etwas unklar. Sein Management hat verlauten lassen, er wäre wohl eines natürlichen Todes gestorben. Bei 52, weiß man immer nicht so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Untersuchungen da überhaupt schon abgeschlossen sind. Ist interessant, dass du den bei R rausholst, weil er bei RTL Samstag Nacht bekannt geworden ist. Okay. Genau, weil wir haben ja N schon übersprungen. Wir waren ja schon bei, genau. Okay, nächster Buchstabe wäre dann das T. T wie Telefonzelle, aka Bücherzelle. Da wurde heute eine bei uns vor die Tür gestellt. Kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Wer es nicht weiß, das ist so ein Kasten, in dem Bücher reingestellt werden. Da kann man eins rausnehmen, eins reinstellen und so liest man auf kostenfreie Art und Weise Bücher, ohne in eine Bibliothek zu müssen. Und das T, aber es ist nicht 2021 gewesen. Stefan und ich haben aus einer Telefonzelle schon mal einen Podcast gemacht. Ja. Und bei T fällt mir noch Telefonterror ein. Da hatten wir ja auch. War was zu. Da hängt jetzt noch der Zettel bei uns im Haus mit diesen falschen Polizisten. die anrufen und von Unfällen erzählen, die es nicht gegeben haben. Hm. Wir berichten. Echt schlimm. Was ist mit dem Terror-Tee? Ja. Hatten wir irgendwelche Terrorgeschichten dieses Jahr? Den einen oder anderen Amoklauf. Zumindest keine, an die wir uns gerade erinnern. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir uns an wenig erinnern. Das ist gut. Gab es auch wirklich nicht so viel. In der Hinsicht war es ein gutes Jahr. Der Uhu. René, der Vogelexperte. Der Uhu. Hm. Dazu vermag ich nur eins zu sagen. Die Schleiereule war der Vogel des Jahres 1977 und somit mein Geburtsjahresvogel. Deswegen seid ihr so dicke. So dicke. Ja. Ich sollte doch ein bisschen hipper reden. Nee. Ach, du bist immer noch bei U, okay? Dann bei los. T. V wie Vögel. Ach so, ja, das passt ja auch. Stimmt. V wie Vögel. Vogel des Jahres 2021. Da gibt es tatsächlich was zu sagen. Ich bin dieses Jahr in die Vogelzählung eingestiegen. Und im Oktober erst und ganz intensiv und war erstaunt, wie viele Vogelarten man in urbanen Gegenden oder auch in Hochhausgebieten entdecken kann. Und bei mir auf dem Balkon sind es alleine, ich glaube, 5 oder 6 Vogelarten, darunter auch Buntspechte, auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt, in der oberen Etage. Genau. Und wenn René auf den Balkon geht, dann ist noch ein schräger Vogel mehr da drauf, ja. Dann steht noch ein schräger Vogel zusätzlich auf dem Balkon. Genauso ist es. Ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir noch WXYZ. W wie Volleyball. Vielen Dank, dass Sie so fleißig zugehört haben. W wie Volleyball, ja, genau. Absolut richtig. Sehr gut. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, bei den Buchstaben ist es W. Weltmeisterschaft gab es nicht. War eine Europameisterschaft im Fußball, ne? Olympia gab es. X. Ich habe was zu X. Das ist das Kreuz, was ich auf meinem Wahlzettel gemacht habe. Stimmt, ja, Wahlen. Und wir haben ja jetzt eine neue Regierung, René. Das ist die gute Nachricht für dich. Danke. Jetzt können wir es dir verraten. Wir haben eine Regierung. Das freut mich. YZ, ja, schwer, oder? Hau raus. Bei der Regierung müssen wir natürlich noch dazu sagen, weil René ist ja da immer nicht ganz so auf dem Laufenden, wir haben eine Bundesregierung. Ja, auf Berliner Ebene haben wir noch keine Regierung. Also Franziska Giffey ist immer noch keine regierende Bürgermeisterin. Senatoren sind auch nur bestellt, aber es ist noch niemand in Amt und Würden. So ist es. Mann, und der Bundeskanzler heißt Olaf Scholz. Der Bundeskanzler der Ungeimpften. Auch der Bundeskanzler der Ungeimpften. So. Für beide ist der, für alle Gruppen. Geiler Kanzler. Für alle Bürger. Das ist ein geiler Kanzler. Okay. Gut. Stefan, ganz kurzes Feedback zu deiner Idee. Also, super geile Idee. Ich werde es definitiv wiederholen in anderen Kreisen. Mit ganz vielen Themen. Aber ich man sollte es schon ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben. Das war jetzt hier ein bisschen mit Druck gewesen. Aber gute Idee. Ja, ich will nicht immer nur Tote aufzählen müssen. Ein bisschen vorbereiten, damit man das was Nettes sagen kann. Okay, aber hat mich sehr gefreut. Das war das Jahr in 26 Buchstaben mit René, Marc und Stefan. Vielleicht könnt ihr uns ja auch von euch noch ein bisschen was sagen, wie euer Jahr war. Genau, schickt eure Listen. Genau. Macht euch 26 Buchstaben und sagt was dazu. Wir würden uns sehr freuen. Und wir haben uns auch sehr über Gorns Feedback wieder gefreut. Dafür nochmal vielen Dank. Du gibst dir immer so viel Mühe und schreibst halbe Romane. Das ist Wahnsinn. Aber wie auch ihr uns erreichen könnt, das sagen wir euch jetzt. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ja, da sind wir wieder. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns über eure Post und apropos Post, wir machen da mal nahtlos weiter. Ihr wartet sicherlich schon drauf, schabt mit den Füßen, weil jetzt kommt nämlich René, genau, zerreißt den Zettel nicht, um Gottes Willen. Das war der verrückte Podcasten, wir nennen ihn René. Genau, hallo. Unser Podcasten heißt René. Ihr wartet ja schon gespannt auf die Fortsetzung der Spätzlepfanne. Vielleicht kurz zusammengefasst, René hat eine Packung Spätzlepfanne gekauft und war dann total irritiert, dass da nur das Essen drin ist und nicht die Pfanne. Hat an den Hersteller geschrieben und der Hersteller hat geantwortet, dass René ja eine detektivische Spürnase hat. So war das, glaube ich, formuliert. Weil ich habe eine Verschwörung vermutet. Und das hat René nicht auf sich sitzen lassen und wollte dem Ganzen noch einen draufsetzen. Und was das genau bedeutet, das wird er uns jetzt vorlesen. Und René, sag kurz nochmal das Datum, von wann dieser Brief ist, den du geschrieben hast. Genau. Ganz kurz noch zur Motivation, warum ich das zweite Schreiben geschrieben habe. Es war nämlich so, dass der Hersteller dieser Spätzlepfanne, also dieser Tüten, Eiskühl-Tiefkühl-Tüte Spätzlepfanne, mich darauf hingewiesen hat, dass in den Zusatz, in den Inhaltsangaben, was in der Tüte drin ist, keine Pfanne aufgeführt ist. Und das war der Punkt, an dem ich am 19. August 1998 erneut zum Stift griff. 23 Jahre her. Dieses Papier ist 23 Jahre alt. Ja, ich griff. Und man kann es auch lesen. Ich griff erneut zum Stift. Also in Wirklichkeit habe ich es getippt und ausgedruckt mit einem 24-Nadeldrucker. Die haben da immer so schöne Geräusche gemacht. Warte mal kurz. Ich habe folgendes Schreiben verfasst. Das werde ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar: Ja. Sehr geehrte Frau W. Ihr Name ist mir bekannt. Ich werde den jetzt hier nicht öffentlich vorlesen. Heute erhielt ich Ihren Brief, für den ich mich sehr bedanke. Sie schrieben, dass sich die Inhaltsliste der Eislein-Spätzlepfanne auf der Rückseite der Verpackung befindet. Ich habe dies natürlich sofort überprüft und Sie hatten recht, eine Pfanne ist wirklich nicht aufgeführt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Sie von Anfang an wissen, dass keine Spätzlepfanne mit in die Verpackung kommt, warum schreiben Sie dann Spätzlepfanne drauf? Wollen Sie Ihre Kunden irreführen? Vielleicht sollte ich mir aber auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. Dafür gibt es bestimmt Spezialisten. Außerdem wird mein Problem dadurch ja auch nicht gelöst, denn mir fehlt immer noch eine Spätzlepfanne. Aus diesem Grund möchte ich das mir von Ihnen unterbreitete Angebot annehmen. Ich würde eine Pfanne und ein Spätzlebrett bekommen, wenn ich mir einen Namen für Ihr Produkt ausdenke. Jetzt muss ich eben mal kurz überlegen. Spätzle mit Brokkoli für die Pfanne. Wäre doch die passende Bezeichnung. Sie nennt das Kind beim Namen und ferner kann es nun zu keiner Verwechslung mehr kommen. So bekomme ich nun meine Spätzlepfanne. Mit Dank im Voraus warte ich voller Freude auf Sie und bleibe mit freundlichen Grüßen. PS: Ich mache schon mal Platz im Kühlschrank und kaufe mir noch eine Tüte von Ihren Spätzeln. So. Sehr gut. Der 21-jährige René hat da doch den Schalk im Nacken. Das hervorragend. Ja, und kann ich ja kaum glauben. Ob es darauf eine Antwort gibt oder gab, besser gesagt, das erfahrt ihr in einer der nächsten Ausgaben. Ich will nicht spoilern, aber da gibt es bestimmt noch weiter. Ah, na, super. Das denke ich doch auch. Aber Applaus. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, ihr müsst jetzt ein Jahr warten, weil das ist natürlich heute die letzte Folge in diesem Jahr. Stefan, Jahr 2021. Mathematisch war das jetzt Kuh wie Quatsch, ne? Also ihr müsst natürlich kein Jahr warten, ihr müsst bis zum nächsten Jahr warten. Ich glaube, das war das, was Stefan sagen wollte. Ach so. Ja, danke für die Korrektur. Ein Getränk wird auch immer durchsichtiger. Sollte das witzig sein, René? Ja, allerdings. Ich habe mir schon mal Mut angetrunken für die folgende Passage. Achtung, ganz kurzer Einwurf von Marc. Denn, liebe Leute da draußen, wir wollen euch jede Folge mit einem Zitat beglücken, was euch im Leben etwas weiterbringen soll. Und das lautet diesmal: Man ist so alt wie die Wörter, die man kennt. Bing. Aha. Damit weiter im Programm. Oder man ist so alt, wie man aussieht. Das ist ein bisschen simpler, ja. Sag mir, wie du heißt. Wie war das? Sag mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt. Ja, hurra. Genau. Ja. Na gut, nach diesen Zitaten geht's weiter mit dem Witzbattle. Das ändert sich auch in der letzten Sendung des Jahres nicht. Ich bin schon total gespannt. Ich habe coole Weihnachts-, Silvester- und auch den ein oder anderen Flachwitz vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Marc und René. Geht so. Mir dreht es ein bisschen im Kopf, aber ansonsten ist alles gut. Ja, da müssen wir nochmal reden, arbeitsvertraglich, weil Alkohol im Podcast ist nicht gut. Hier hören auch Kinder zu. Ach so. Nicht vorbildlich, René. Nach der Sendung kannst du, ne? Gut, dann kommen wir jetzt zum Witzbattle in der Folge, das muss ich gerade selber nochmal nachgucken, Folge 74 ist es. Genau. Ja, bevor ich was Falsches sage, mache ich lieber eine kurze Gedankenpause. Folge 74, das Witzbattle, und anfangen tut der Mann, der die Witze perfekt erzählen kann. Hier ist Marc. Vielen Dank für die überleitenden Worte. Hier kommt mein Witz. Achtung. Meine Frau will sich mit mir über mein kindisches Verhalten reden. Ja, okay. Aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Aus dem Leben von Marc. Okay, mein Witz heißt Flugzeugentführung. Der Terrorist so: Hey, seid alle still, sonst töte ich euch. Hey du da, wie heißt du? Elke. Oh, okay, dich lasse ich am Leben. Meine Mutter heißt nämlich auch Elke. Hey du, wie heißt du? Peter. Aber meine Freunde nennen mich Elke. Kenne ich. Habe ich geahnt, dass der so endet. Ich glaube, den hatten wir in Folge 65. Ja. Da war der schon gut gewesen. Hammer. Ja, da war der auch schon gut, ja. Genau, pass auf. Vielleicht haben wir den auch schon gehabt. Das kann durchaus sein. Ein Patient fragt seinen Arzt nach der Untersuchung, ob er zu Silvester noch ein Glas Prosecco trinken dürfe. Worauf der Arzt erstaunt fragt: Sie dürfen ein Glas trinken. Aber worauf wollen Sie denn um Gottes Willen noch anstoßen? Das ist ein bisschen makaber. Oh Gott. Heute hat mich mein Sohn umarmt, freut sich die Mutter. Zuerst dachte ich, och, wie süß. Doch dann geht er zu seinem Papa und sagt: Ja, sie hat tatsächlich zugenommen. Nicht schlecht. Ich habe einen Witz zum Thema Liebe. Ein Liebespärchen sitzt gemeinsam auf der Couch. Er hat schrecklichen Fußgeruch. Sie hat schrecklichen Mundgeruch. Nach einer Weile sagt sie zu ihm: Du Schatz, ich muss dir was beichten. Darauf sagt er: Ja, schon gut, ich weiß. Du hast meine Socken gegessen. Oh, hey, der war gut. Der fand ich gut. Ja. Marc, beruhigen Sie sich. Ich wollte gerade sagen, gib mir die paar Sekunden. René ja, bringt gerne. Mich nicht so häufig so gut zum Lachen. Ah, schön. Bam. Herrlich. Ich glaube, den hole ich gleich zurück und höre mir nochmal an. Könnt ihr übrigens auch machen. Socken gegessen, das ist ja klasse. Ich brauche noch einen extra Applaus dafür. René, was hast du gemacht? Ich habe den okay, Witz. Okay, nächster Silvester-Witz. Ja, nächster Witz zu Silvester. Meint ein Mann zu einem anderen auf einer Silvesterparty. Also ganz im Vertrauen. Die Blondine dort drüben, das ist meine Frau. Und die Brünette ist meine Geliebte. Darauf der andere: Naja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ist auch nicht schlecht. Sag mal, stimmt es, dass ihr Mädels so gut duftet, weil ihr einen hohen Anteil an Orangenhaut habt? Ja, flirten kann ich. Ja. Warum haben Männer keine Orangenhaut? Weil es scheiße aussieht. Wir werden es ja Frauen, ja, eben. Okay, der Witz, den ich jetzt habe, da muss ich nochmal kurz, den habe ich heute zugespielt bekommen. Ich muss mal kurz in meinen WhatsApp-Nachrichten hören, warte. Hey, man, ich bin mit deinem Producer. Ah, warte mal. Der Witz war ganz cool. Den werde ich, glaube ich, heute bringen. Nee, warte, das war meine Nachricht. So, hier ist der Witz. Nee, ich habe einen kleinen Gag, den du Leuten hast, der gar nichts zu tun hat, zuerst deiner. Wo machen Polen ihren, wo machen Polen Urlaub? Und dann wartest du kurz ab und dann wissen sie es nicht und dann sagst du, na, in Stibica. Bediene ich nicht. Wo schlecht. Machen Polen Urlaub? In Stibica. Schlecht. Stibica muss das eigentlich heißen. Und rassistisch. Ben, dankeschön. Ja. Woran erkennt man, dass die Polen im Weltraum waren? Ne, die Räder vom großen Wagen fehlen. Witz ist, was Humor ist, wenn man trotzdem nach sowas gewesen. Und genau. Oder genau. Warum gibt es in Polen, warum werden die Kreisverkehre immer so groß gebaut? Ja, damit du mit der Lenkradsperre auch noch rumkommst. An dieser Stelle sei erwähnt, wir sind ein Satire-Podcast. Ja. Wir sind ein, und Witze sollen witzig sein. Bekannt, wir sind Deutschlands bekanntester Comedy-Podcast aus Berlin mit Stefan und René und Marc. Genau. Genau. Deswegen geht das auch knallhart weiter. Keinen besseren Podcast aus Berlin finden mit René, Marc und Stefan. Absolut. Der nicht. Witzig ist. Und weil das Niveau gerade so gut war, bin ich eigentlich dran, ja, ne? Genau. Ja, ja. René hat ja den Polenwitz gemacht. Ja, ihr seid doch Fans klassischer Musik, oder? Absolut, absolut. Also ja, total. Stellt euch das mal vor, genau. So, Johann Sebastian Bach, ne? Und es gibt dabei eine goldene Regel, hört genau zu. Egal, wie laut ihr Bach hört, Karl hört Lauterbach. So ist es. Und nachdem wir uns alle wieder beruhigt haben. Was sehr schwer fällt, bei diesem Witz. Sag mal, hatten wir eigentlich ich glaub dir das dummerweise, dass du sie gut fandst. Geht in Ordnung. Ich würde ganz gerne noch einen Bonuswitz erzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon hatten, aber er gefiel mir ganz gut. Seid ihr beiden Zwillinge? Nein. Warum fragen Sie? Na, weil eure Mami euch genau gleich angezogen hat. So, das reicht. Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere, bitte. Den hatten wir schon mindestens dreimal. Ja. Aber ja, der hat schon so einen Bart wie der Weihnachtsmann. Ich, ja. Ich denke. Dann hatten wir heute viertes Jubiläum. Hey. Richtig, der Witz. Der kommt auf unsere Jubiläum. Liste der am meisten erzählten Witze. Und ich würde mal verlängern und würde die Rubrik Witze, die wir heute schon mal gehört haben, gleich als Bonuswitz auch einen Witz liefern, den ihr schon wahrscheinlich schon kennt. Ich war neulich im Kino gewesen und vor mir stand einer an der Kasse, der wollte Popcorn und da fragte die Verkäuferin so, süß oder salzig? Und er so voll der Flirtprofi und sagt so, na wie meine Freundin. Und darauf der Kino-Kassierer, hässliches Popcorn haben wir aber ja nicht. Ui. Ey, weiß ich gar nicht, wie ich das toppen kann. Warum gehen, aber Kino, ja, das passt zu Kino. Warum gehen Blondinen immer als Gruppe zu Horrorfilmen ins Kino? Na? Ja, weil der Film ja erst ab 18 freigegeben ist. Gut. Also, habt ihr noch einen? Ja. Es ist der letzte Witz des Jahres in diesem Podcast. Ja. Okay. Na, wie wär's hiermit? Natürlich müsste ich mal die Fenster putzen, aber Privatsphäre ist auch wichtig. Ja, stimmt. Ich habe noch einen Privatsphäre-Witz. Pass auf. Der Ehemann findet seine Frau mit einem Mann im Bett. Der Mann versucht die Situation zu erklären und sagt, ich bin Arzt und ich wollte nur eben Fieber messen. Und da sagt der Mann ganz seelenruhig, während er sein Gewehr aus dem Schrank holt. Okay, jetzt zieh ihn ganz langsam raus. Und wenn keine Zahlen draufstehen, dann gnade dir Gott. Ja, da würde ich doch mal sagen, in diesem Sinne haben wir das Witzbattle geschafft. Und damit einen großen Applaus an die drei Protagonisten für diese Weltklasse sensationellen Witze. Ja. Ich habe noch einen. Sag mal, warum lachst du eigentlich so? Warte ein bisschen, dann riechst du es auch. Das war ein guter Abschlusswitz für das Jahr 2021. Also ich habe auch noch einen. Hier, High Five über die Kamera. Ich habe auch noch einen. Und zwar, ich habe mir neulich einen Bumerang gekauft, weil für eine Frisbee-Scheibe braucht man Freunde. Hat er recht. Hat er recht. Aus dem Leben von René. Na? Ja. Da wären wir jetzt ein bisschen sentimental, liebe Leute, weil echt? Das nee. Jahr neigt sich zum dem Ende. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Nee, kommt doch noch. Jetzt bin ich gerade verkehrt. Kommt er jetzt noch? Ja, siehst du, ich bin schon ganz verwirrt. Stefan, ich bin schon ganz die aufgeregt. Folge 75, die zeichnen wir jetzt gleich im Anschluss auf. Wir sind jetzt ja noch in der Folge 74. Stimmt. Wir produzieren ja vor. Silvester-Show, genau. Denk daran, genau. Dass wir nachher noch die Osterfolge aufnehmen müssen, 22. So ist es, ne? Das Kostüm hast du ja bekommen, Papas. Habe ich. Also machen wir es nochmal ganz still und ruhig. Es soll ja eine besinnliche Zeit sein. Wir drei, also der René, der Marc und ich, der Stefan, wünschen euch ein entspanntes und ruhiges Weihnachtsfest in bester Familie am besten. Wie auch immer, kommt gut durch die Weihnachtszeit. Wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Und ja, jetzt hat Marc noch die Chance, ein paar abschließende Worte zu sagen. Ja, habe ich. Leute, da draußen, bleibt stabil, ihr wisst ja Bescheid. Nee, jetzt klingt wie Felix Lobrecht in seinem eigenen Podcast. Also bleibt uns einfach gewogen. Wir sind auch im nächsten Jahr wieder frisch und fromm und fröhlich und frei für euch da. Und das soll es von Stefan und mir schon gewesen sein, was nicht bedeutet, dass René nicht auch noch zu Wort kommt. Bitte sehr. René hat ja meistens das letzte Mal. Dann bitte. Oh, Stefan, sei doch mal ruhig. Lass doch mal den Jungen jetzt reden. Ich möchte diese einmalige Chance seit 76 Folgen nutzen und euch mein Lieblingsweihnachtslied vor seit 74 Folgen. Die anderen Zeichen. Taxi! Ich möchte gerne mein Lieblingsweihnachtslied vorsingen und das in einer kanonialen Form. Nein, danke, dass ihr dabei wart dieses Jahr. Hat Spaß gemacht, für euch da zu sein. Wir sehen uns drüben auf der anderen Seite, also 2022. In 2022. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch. Tschüss. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Lasst krachen. Aber böllert euch nicht die Finger weg. Taxi. Oh, mein Bus kommt. Bis später. Im Hotel sitzen wir. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Mein Lauf läuft. Oh, ich höre mich gut. Ich habe einen guten Pegel. Du hast einen guten Pegel. Der Nullpegel ist auch ich super. Ich habe einen guten Pegel. Wer ist heute der Sendeführende? Naja, ich verstehe die Frage nicht. Na, der Moderator. So sieht es nämlich aus. Ja, eben. Icke, wie immer. Oh Gott, bin ich aufgeregt, ey. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr, Leute. Da kann man schon mal aufgeregt nicht, sein, schätze ich. Wird mal ein bisschen wehmütig. So, Mädels. Stefan, bist du denn eigentlich vorbereitet? Ich? Immer. Dann würde ich sagen, geht's los. René, bist du auch dabei? Ja. Sehr gut. Ich bin da. Kann losgehen. Ach, warte mal ganz kurz. Aha, warte, jetzt hab ich gegen das Mikrofon gehauen. Sorry. Oh, was ist hier los? Gut, dass ich nochmal Ton getestet habe. Eieiei. Oh, du, das wäre dein Problem gewesen. Das war jetzt nicht schön. Das wäre ein Schuss in den Ofen geworden. Ich sag nur. Aber weil wir auch diese blöde Angewohnheit haben, im Studio Telefon anzuhaben. Ja, unmöglich. Da siehst du mal, was für ein Vollprofi ich bin, wie routiniert ich vorm Aufzeichnen nochmal in den Ton reinhöre und damit das Schlimmste verhindere, was man hätte jetzt haben können. Puh. Oh. Verzeihung, das musste raus. Hallo, Test. Ja. Test. Perfekt. Kleine Brechprobe. Es ist 20:24 Uhr am 15.12. Otto. Ja. Taxi. Oh, mein Bus kommt. Bis später. Ich muss hier sitzen bleiben. Soll ich euch meine Anekdote erzählen zum Thema Tote? Mach mir eine Stulle. Ich war als Kind auf Kur gewesen, zweimal, einmal 6 Wochen, einmal 8 Wochen. Und bei einem dieser Kuraufenthalte, war ich noch relativ weit vorne in der Schule. Ich glaube, ich war 2. oder 3. Klasse. 2. Klasse wahrscheinlich, ja. Und wir mussten so ein Tagebuch führen über diese 8 Wochen. Und am Republikgeburtstag, achso, und das war so, dieses Tagebuch wurde nachher am Ende bewertet, wer das schönste Tagebuch hat. Und ich war schon immer zeichnerisch sehr begabt und habe schon in den ersten Wochen mitgekriegt, dass ich relativ gute Chancen habe, dass mein Buch, mein Tagebuch quasi gewinnen wird. Das ist dann aber leider nicht so gekommen. Schuld war der Eintrag am Republikgeburtstag. Ich schrieb da nämlich, wir saßen an einer großen langen Tafel und aßen Tote. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir aßen Torte, aber ich habe das R vergessen. Und das war natürlich ein riesen Fauxpas gewesen, das Wort Tote am Republikgeburtstag zu benutzen und zu schreiben, wir saßen an der Tafel und aßen Tote. Ja. Also wir stoppen in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich verstehe gar nicht, warum wir daraus immer so eine Zeremonie machen aus dem Stoppen, aber egal. Taxi!